Hause kommst, die Beine schwer vom Rotwein und ich bis unter meine Decke deine schweren Schritte spür. Der Himmel wird schon morgenrot, doch du gehst noch nicht schlafen. Du nimmst an die Gitarre dir und fängst an zu klampfen. Ich mach für dich das Licht aus, weil du stets anlässt. Ich höre mir Songs an, die ich nicht mag. Ich bin lieber leise, weil du so laut bist. Dann führ dich zum Kiosk, hol Nachschub für den Tag. Mach für dich das Licht aus, weil du stets anlässt. Ich schaue mir Bands an, die ich doch hasse. Ich höre bei dir nur die schlimmsten Schnulzen. Ist dir alles egal, Hauptsache du hast Spaß. Ich würde deine Lieblingsplatten liebend gern verbrennen. Und wenn es für dich wichtig wäre, mal einfach so wegrennen. Die Morgenluft dringt kalt ins Haus und mir wird langsam frostig. Kommst dann rein mit geilem Blick und tust auch noch großkotzig. Ich mach für dich das Licht aus, weil du stets anlässt. Ich höre mir Songs an, die ich nicht mag. Ich bin lieber leise, weil du so laut bist. Renn für dich zum Kiosk, hol Nachschub für den Tag. Mach für dich das Licht aus, weil du stets anlässt. Ich schaue mir Bands an, die ich doch hasse. Ich höre bei dir nur die schlimmsten Schnulzen, ist dir alles egal, Hauptsache du hast Spaß. Das Licht aus, weil du stets anlässt. Ich höre mir Songs an, die ich nicht mag. Ich bin lieber leise, weil du so laut bist. Dann führ dich vom Kiosk und Nachschub für den Tag. Mach für dich das Licht aus, weil du stets anlässt. Ich schaue mir Bands an, die ich doch hasse. Ich höre bei dir nur die schlimmsten Schnulzen. Ist dir alles egal, Hauptsache du hast Spaß. Schwer vom Rotwein und ich dann unter meiner Decke deinen heißen Atem spür.